Science Fiction als Radiospiel. Die ungleiche Verteilung des Reichtums zwischen den Völkern dieser Erde kann durchaus in Zukunft dazu führen, dass sich andere Machtblöcke bilden, als sie heute das weltpolitische Geschehen bestimmen. Zum Beispiel könnten sich alle reichen und nicht so bevölkerungsstarken Staaten zusammenschließen in der Abwehr der überbevölkerten armen Länder. So etwas wie friedliche Koexistenz dürfte dann noch schwieriger als heutzutage aufrechtzuerhalten sein. Zumal dann, wenn einige Mächtige glauben, es gebe eine Art Naturgesetz, demzufolge 9/10 der Menschheit schlagartig vernichtet werden, sobald die Gesamtbevölkerung des Planeten Erde eine kritische Grenze erreicht hat. Um einen Herrscher der Endzeit, der dieses Gesetz mit seiner Politik zu widerlegen sucht, kreist die Handlung unseres heutigen Science-Fiction-Spiels von Horst Zalten. Mit Hans-Helmut Deko, Horst Michael Neuze und Heiner Schmidt in den Hauptrollen hören Sie Attentat im Jahre Null. Ich muss sofort den Präsidenten sprechen. Herr Merling, Sie wissen, dass Sie in unserem Hause immer willkommen sind. Auch mein Mann schätzt Sie sehr. Aber jetzt? Wir geben ein Essen, nicht ganz privat und nicht recht offiziell. Vatukan erweist uns die Ehre. Der Botschafter von Bengania? Das trifft sich gut. Madame, ich muss den Präsidenten unbedingt sprechen. Nun erst recht. Ich habe eine Nachricht, die betrifft unsere Beziehung zu Bengania. Sagen Sie ihm das bitte. Ich weiß nicht recht. Er liebt es gar nicht, wenn ich mich in politische Dinge Politische einmische. Dinge? Wenn 1000 unserer Landsleute einfach abgeschlachtet werden. Und der Präsident tafelt seelenruhig mit dem Botschafter des Landes, in dem das geschehen kann. Lassen Sie mich zum Präsidenten. Beruhigen Sie sich, Herr Merling. Ich sehe zu, dass er kurz herauskommt. 1000 Leute, sagen Sie? Auf dem Flughafen von Armageddon. Ein barbarisches Massaker. Gedulden Sie sich einen Moment. Ich werde sehen, dass Roman, dass mein Mann herauskommt. Entschuldige bitte, Roman. Ja? Merling ist da. Es ist sehr dringend. Könntest du einen Augenblick herauskommen? Ja. Sie entschuldigen. Aber ich bitte Sie, gewähren. Exzellenz. Ja. Oh, danke. Ach, Merling. Freut mich, Sie wieder mal zu sehen. Wirklich, Sie haben sich rar gemacht in der letzten Zeit. Herr Präsident, ich habe eine schreckliche Nachricht. Ja? Eine unserer Linienmaschinen auf dem Flug nach Japan musste in der Hauptstadt von Bengania notlanden. Keiner der 1000 Insassen scheint davongekommen zu sein. Ja, dann muss ich sofort Staatstrauer anrufen. Sie scheinen nicht zu verstehen, Herr Präsident. Ja, die Maschine ist nicht abgestürzt. Ich sagte eine Notlandung. Ja? Kaum waren die Passagiere im Freien, wurde der Flughafen von einer wütenden Masse gestürmt. Die Ordnungskräfte unternahmen nichts zu ihrem Schutz. Ein grauenhaftes Gemetzel. Wann war das? Vor etwa 2 Stunden. Vatukan ist seit 1,5 Stunden hier. Ob er davon weiß? Ich möchte es annehmen. Da bin ich nicht so sicher. Oder er ist ein Meister der Verstellung. Eine charakteristische Eigenschaft seines Volkes. Ach, Merling, das sind doch wieder Ihre Vorurteile. Sagen Sie, Sie haben die Meldung doch noch nicht veröffentlicht. Wäre ich sonst hier? Danke. Ich habe ja immer gesagt, Sie hätten das Zeug zum Informationsminister. Machen Sie weiter so. Wie bitte? Ich meine, spielen Sie weiter mit. Solange die Meldung nicht publik ist, ist die Sache für unser Volk noch nicht geschehen. Ich bin Journalist. Sie sind ein politischer Kopf. Behalten Sie jetzt kühles Blut. Kommen Sie mit rein. Lassen Sie sich nichts anmerken, beteiligen Sie sich am Tischgespräch oder hören Sie ganz bescheiden zu. Wir müssen herausfinden, ob der Botschafter Bescheid weiß. Heißt das, ich bin unter Arrest gestellt? Ach, im Präsidentenallee. Herr Merling, warum misstrauen Sie mir so? Ich verbiete Ihnen ja nicht den Mund. Ich bitte Sie nur, die Nachricht so lange wie möglich zurückzuhalten. Ich verstehe Ihre Aufregung, ja, aber machen Sie Smalltalk. Ihr plötzlicher Besuch ist nichts Außergewöhnliches. Ein Freund der Familie, Berater des Präsidenten, nimmt die Gelegenheit wahr, den Botschafter von Bengania in gelöster Atmosphäre zu erleben. Nicht? Dagegen kann er ja nichts haben. Also, kommen Sie. Noch ein später Gast. Sie kennen Max Merling, Exzellenz? Oh, Ihren bedeutendsten Publizisten? Natürlich. Sie schmeicheln mir, Exzellenz. Messen Sie die Bedeutung eines Schreibers an der Zahl der Leute, die seine Meinung anhören, ohne ihre eigene zu ändern? Ein Glas für Herrn Merling, bitte. Nein, ich urteile mehr qualitativ. Da wäre der Mut mal gegen den Strom zu schwimmen. Demnach ist publizistische Bedeutung in Ihrem Lande ein Verbrechen. Sie müssen doch immer Ihre spitze Zunge wetzen. Lassen Sie nur mal. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich bin nicht empfindlich. Übrigens übersieht Herr Merling, dass es auch in den Ländern der Vereinigten Industrienationen keine Pressefreiheit mehr gibt. Hoffentlich wissen Sie nicht, wie recht Sie im Moment haben. Sie werden gleich ein Beispiel von Zensur erleben. Ich will wohl hoffen, dass Sie nicht veröffentlichen, was in vorgerückter Stunde bei einem Privatessen gesprochen wird, auch wenn ein Gast Botschafter ist. Da verbürge ich mich für Herrn Merling, Exzellenz. Er ist, wie Sie sicher auch wissen, ein Freund unserer Familie. Mein Schwiegersohn und Herr Merling kennen sich von Jugend an. Ich habe immer die Geschicklichkeit bewundert, mit der Präsident Skladek politisch wichtige Persönlichkeiten an seine Familie zu binden verstanden. Aber Sie übertreiben, Exzellenzen. Was sagst du dazu, Roman? Dass er Unrecht hat, Vatukan gar nicht. Ich habe es gern gesehen, dass meine Tochter meinen Leibarzt geheiratet hat. Aber Dr. Andersen gleich als eine politisch wichtige Persönlichkeit zu bezeichnen, das ist nun wirklich eine Übertreibung. Bitte wechseln wir Thema. Ich hätte in der Tat ein Wichtigeres. Merling? Ich halte dieses Spiel nicht durch, Herr Präsident. Tut mir leid. Da werden 1000 unserer Mitbürger im Bengania-Fisch umgebracht. Aber Politiker und Diplomaten sagen einander bei Tisch Artigkeiten. Merling? Meinen Sie nicht, dass Ihre Friedfertigkeit zu weit geht? Was soll das? Helfen Sie mir! Diese Blechidioten scheinen durchzudrehen! Fall Y, zurück auf Alpha. Entschuldigen Sie bitte. Ein Versehen, es tut uns leid. Verdammt aggressiv programmiert. Bedauere. Meine Leibwache konnte nicht ahnen, dass Sie mich nur mit Worten angreifen. Herr Merling. Exzellenz. Ich sehe, Sie wissen, was in Armageddon passiert ist. Sie wissen es also auch, Vatukan. Ich muss schon sagen, Ihr Verhalten befremdet mich außerordentlich. Bitte verstehen Sie meine Lage. Ich kann mich erst äußern, wenn ich von meiner Regierung einen Bericht bekommen habe und ich warte, seit ich hier bin, auf einen Kurier. Auf Anweisung, ob Sie sich für Ihr Volk entschuldigen dürfen oder nicht. Ich vertrete hier kein Volk, sondern seine Hoheit Fürst Sribengi. Bis zur Demokratie konnten wir uns noch nicht entwickeln. Dazu haben uns die Industriestaaten zu lange direkt oder indirekt beherrscht. Sie malen schwarz-weiß, Kahn. Ich versuche nur, klare Sachverhalt klar zu definieren. Leider ist auch der Hass Ihrer Völker gegen uns eine klare Realität. Das wissen wir seit spätestens heute Abend. Das ist der Hass der Hungrigen gegen die im Überfluss Lebenden. Und gibt noch eine andere Realität, die man hierzulande begreiflicherweise beklagt. Dass nämlich die hungernden Völker es nicht mehr für sinnvoll halten, sich im Kampf gegeneinander aufzureiben. Wir sind heute ein Block, über den ihr nicht mehr wegsehen könnt, wie über ein paar exotische Völker am Rand der Gegenwart. Halten Sie diese Bemerkung wirklich für eine angemessene Reaktion auf den Vorfall auf dem Flugplatz? Das ist kein Grund zur Panik. Bitte, ich will nicht verharmlosen, was da auf Flughafen von Armageddon passiert sein soll. Aber ich sehe darin keinen Grund für Wutausbruch Ihrerseits. Auch die Erregung von Herrn Merling scheint mir unangemessen. Ich kann das nicht verstehen. Wirklich nicht? Ihr bildet euch Menge auf eure Zivilisation ein. Tatsächlich regiert Präsident Skladek 500 Millionen Menschen, die von den alten Industrievölkern abstammen und die alles besitzen, Intelligenz, Ausbildungschancen, Wohlstand. Trotzdem fürchten sie sogar auf diesem Niveau einen Mob. Einen Mob, den es überall und zu allen Zeiten gibt. Deshalb haben Sie ja diese Unglücksmeldung wohl nicht veröffentlicht. Habe ich recht? Ich habe den Präsidenten... Bitte lassen Sie mich ausreden. Außer den Bürgern der Vereinigten Industrienationen gibt es uns auf dieser Erde. Wir sind zwar zahlenmäßig fast 50 Mal so stark, aber wir sind rückständig, arm, primitiv. Fast wilde in euren Augen. Trotzdem wollen Sie diesen spontanen Ausbruch in meinem Land nicht verstehen. Massen sind manipulierbar. Kahn, Ihr missbraucht eure Einigkeit, um die Welt an den Rand des furchtbarsten Krieges aller Zeiten zu bringen. Es wäre an euch gewesen, uns Alternativen zu zeigen. Lassen wir die unabänderliche Geschichte, reden wir über Politik. Die Geschichte von heute, glauben Sie, die ist weniger unabänderlich? Ist dieser Fatalismus schon so modern, dass man den Ausbruch des großen Krieges für ein zwangsläufiges Naturgeschehen halten muss, wenn man unter Politikern als Realist gelten will? Nein, Merling. Das Menschliche in mir kann sich niemals mit dem heuschen Gesetz abfinden. Und die Sünden der Vorfahren? Nicht nur unsere haben gesündigt. Wie lange hat sich die Dritte Welt gegen Geburtenbeschränkungen gesträubt, weil man schon damals glaubte, nur mit zahlenmäßiger Überlegenheit den Endkampf gegen die Industrievölker gewinnen zu können? Das war ein bedauerlicher historischer Irrtum. Sagen Sie das mal Ihren Fürsten und seinen Verbündeten. Die verlassen sich doch heute noch auf eure mehr als 24 Milliarden Menschen. Und wenn sie schon so auf der Geschichte herumreiten, ist wirklich von den Hochentwickelten so wenig getan worden? Wo sind die Entwicklungsgelder geblieben? Und die Riesenprofite, mit denen einige ihrer heutigen Verbündeten am Ende der Ölzeit die Weltwirtschaft ruinieren wollten? Das alles hätte euren Völkern den Staat in einen soliden Wohlstand ermöglichen können. Darüber streiten die Gelehrten. Eure mit unseren. Kahn. Auf fast allen Gebieten seid ihr rückständig. Nur in der Bewaffnung eurer Armee nicht. Euren potenziellen Wohlstand habt ihr 300 Jahre lang an Kriegsgerät verschwendet. Seid wenigstens so ehrlich und sagt das euren Völkern. Sie haben eine sehr einseitige Betrachtungsweise. Das täuscht, Exzellenz. Natürlich haben auch wir unsere Falken. Deshalb haben wir ja eine Taube zum Diktator gemacht. Eine segensreiche Entscheidung. Dürfen Sie das laut sagen? Oder bekommen Sie dann Schwierigkeiten mit den todgeweihten Brüdern und Ihren Anführern? Abdel-Yakin ist nur Privatmann. Exzellenz, man hört so vieles über diesen Geheimbund mit dem ein bisschen nach Schundroman klingenden Namen. Was ist davon wahr? Man schickt unter anderem Provokateure zu uns, die hier Stimmung gegen die Friedenspolitik unseres Präsidenten machen. Abdel-Yakin will den Krieg. Er hofft im Ernstfall, Führer aller Streitkräfte unserer Gegner zu werden. Aber er ist zu feige, um vor der Geschichte die Verantwortung für dieses Massaker zu übernehmen. Deshalb soll die Wut des Mannes auf der Straße bei uns die Regierung zwingen, den Krieg anzufangen. So sehe ich das Massaker von Armageddon. Tja, Ihr Präsident schweigt. Sie sind mir gegenüber nicht fair. Nun, Exzellenz, immerhin vertreten Sie das Land, in dem dieses Ungeheuer haust. Und zwar als Freund und Schwager Ihres Fürsten. Herr Präsident, ich bitte Sie, das Gespräch ab jetzt als offiziell zu betrachten. Trotzdem als vertraulich. Herr Merling wird weiterhin daran teilnehmen. Ich verstehe. Es liegt auch in unserem Interesse, wenn die Nachricht in Ihrem Lande nicht verbreitet wird. Ich bin dann ja wohl überflüssig. Schade, dass es niemals ohne Politik abgeht an so einem Abend. Meine Herren, für Ihr leibliches Wohl werden ja dann wohl die Roboter sorgen. Danke, Madame. Sehr wohl, gnädige Frau. Natürlich, gnädige Frau. Meine Herren, Sie wissen, dass mein Souverän zu den einflussreichsten Staatsmännern außerhalb Ihrer Grenzen gehört. Oh ja, das wissen wir. Bitte versuchen Sie einmal, das grob gezeichnete Feindbild zu vergessen, das Sie sich von ihm gemacht haben. Das ist sehr schwer, wenn man seine Politik und seine Reden kennt. Dieses Feindbild haben nicht wir gezeichnet. Nein, da haben Sie recht. Schribengi gilt bei uns ebenso wie bei Ihnen als einer der prominentesten Repräsentanten der Meinung, die hungernden Völker sollten mit Gewalt eine Umverteilung des Reichtums auf der Erde erzwingen. Soll ich aus Ihrer Einleitung schließen, dass man bei uns, aber auch bei Ihnen, Fürst Bengi falsch beurteilt? Vadukan, das können Sie uns doch nicht im Ernst verkaufen wollen. Das stinkt ja förmlich nach einem faulen Trick. Aber Merling, es gibt eine diplomatische Etikette, auch in dieser Situation. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Herr Präsident, seien Sie versichert, dass mein Fürst stets von Ihrer Integrität überzeugt... Floskeln. ...und von Ihren Friedensbemühungen beeindruckt war. Und bestellen Sie seiner Hoheit meinen Dank. Und sagen Sie ihm, es wäre uns lieber, wenn er versuchen würde, uns durch ähnliche Bemühungen zu beeindrucken. Nicht als Privatmann, sondern als sein Botschafter erkläre ich Ihnen in Vertrauen. Fürst Schribengi glaubt ebenso wie Sie und ich, dass ein bewaffneter Konflikt zwangsläufig zu der von Heul prophezeiten Katastrophe führen musste. Ja, aber Khan, das würde ja heißen, dass Bengi einsieht, dass ein Krieg die Lage unserer hungrigen Massen niemals verbessern könnte. Die Frage ist, ob Sie noch irgendeinen Ausweg sehen, der das Massenmorden unnötig machen könnte. Ich weiß natürlich, wie naiv diese Frage heute im Jahre 2250 klingt, aber es heißt ja, Sie... Wie kommen Fürsten, Diplomaten und Politiker dazu, den gemeinsten Massenmord aller Zeiten zur sachlichen Notwendigkeit herunterzubagatellisieren? Aber ich bitte Sie, Merlin. In Ihnen steckt ein Utopist. Nur, eure Stunde ist vorbei. Denken Sie mal drüber nach, Merlin. Einen wie großen Teil der heute kaum noch lösbaren Probleme wir intellektuellen Moralisten Ihres Schlages verdanken. Ah ja. Sie meinen also, man könnte nicht im gleichen Atemzug das Wachstum beklagen und die Reduzierung verdammen? Natürlich kann man das. Wahrscheinlich muss man das sogar. Die Existenz der Übermassen ist genauso furchtbar wie der Gedanke an ihre Dezimierung. Das ist der Teufelskreis, in den uns die wenig ehrenwerten Ahnen gejagt haben. Präsident Sklarek, ich frage mich allmählich, was Sie im Grunde von einem Mann wie Sribengi unterscheidet. Je kleiner dieser Unterschied ist, umso besser. Lassen Sie mich brutal offen reden. Fürst Bengi glaubt, wie gesagt, nicht an unsere offizielle These für den Hausgebrauch. Ich meine an das, was man unseren Völkern erzählt, nämlich, dass wir einen Krieg gegen die Vereinigten Industrienationen gewinnen könnten. Oder wenn doch, dass dann am Ende noch Reichtümer zum Umverteilen übrig sein werden. Ja, aber wenn das so ist, Vado Khan, warum... Einen Augenblick noch, Herr Präsident. Erstens, Sie dürfen nicht vergessen, dass mein Fürst nur einer ist unter vielen Herrschern unseres Bündnissystems. Zweitens, berücksichtigen bitte, dass in Ländern wie unseren, in denen die überwiegende Mehrheit nichts zu verlieren hat, die radikalsten Parolen immer die populärsten sind. Auch ein Fürst muss sich nach solchen Strömungen richten. Genau wie Sie, Herr Präsident, bei Ihren wohlhabenden Völkern im Grunde nur deshalb so populär sind, weil Ihre auf den Frieden gerichtete Politik als einzige Möglichkeit gilt, den Wohlstand zu sichern. Ja, von unten gesehen mag das stimmen, aber mich interessiert in der heutigen Weltsituation das Privateigentum der Meyer, Smith und Konsorten nicht im geringsten. Interessant, interessant. Wenn man einen Modus fände, unsere Leute würden sicher eure Töpfe nicht mehr zerschlagen wollen, wenn sie daraus essen dürften. Nur was Fürst Bengi betrifft, da ist noch ein drittes Handicap. Nämlich? Seinen fast mystischen Glauben an die Wissenschaftler der Geschichte ihrer Nationen, Herr Präsident. Sribengi fürchtet also, dass Fred Hoyles Prophezeiung sich jetzt erfüllen wird, weil sie wissenschaftlich errechnet und damit gleichsam heilig ist. 2 von 25 Milliarden Menschen sollen laut Hoyle die Katastrophe überleben. Für diesen Fall sieht seine Hoheit es als Ziel seiner Politik an, dass es 2 Milliarden unserer Leute sein werden. Vado Khan, berichten Sie seiner Hoheit. Ich arbeite seit geraumer Zeit an einem realistischen Konzept zur Widerlegung der Hoyle'schen Theorie. Also an einer friedlichen Lösung der Weltprobleme. Dabei werde ich von den leistungsfähigsten Computern der Gegenwart unterstützt. Und ich bin sicher, dass ich dicht vor dem Ziel stehe. Ich glaube Ihnen das vielleicht ein bisschen zu gern. Eure Exzellenz, ich habe die Ehre, Sie vom Wunsch meines Souveräns nach einem persönlichen Gedankenaustausch mit Ihnen zu informieren. Ist das wahr, Vado Khan? Wissen Sie, was das bedeutet? Seine Hoheit bittet Eure Exzellenz, Termin und Ort des Treffens zu bestimmen. Der Fürst hofft, dass diese Begegnung der Beginn einer Serie von Gipfelgesprächen und schließlich einer segensreichen Entspannung sein wird. Sie bekommen noch heute meine offizielle Einladung. Falls Sie meinen Fürsten von Ihrer friedlichen Art einer Native überzeugen können, wird er Ihnen bei Ihrem Gegenbesuch auf den Stufen seines Palastes als Gastgeschenk den Kopf seines Schwagers Abdel-Yachin servieren lassen. Das war hoffentlich symbolisch gemeint. Wenn Sie einen durch Enthaupten hingerichteten Kriegstreiber als Symbol werten, dann meinetwegen. Auf solche Geschenke verzichte ich. Herr Präsident, wir leben nicht nur in 2 Welten, sondern auch in verschiedenen Zeiten. Das sollten Sie und Ihre Computer berücksichtigen, wenn Sie nämlich den Weg zur Verständigung mit Ihren ethischen Maximen pflastern wollen. Dann bereiten Sie sich lieber auf die Katastrophe vor. Roman, fahr nicht weg. Warum ist das passiert? Du siehst so bleich aus. Wie ein Gott, dem man ein Menschenopfer bringen will. Merling, ich habe jetzt keinen Sinn für Ihre dunklen Witze. Mein Mann ist krank. Der Präsidenten ist vorgefahren. Mutter, ich habe Papa gestern gründlich untersucht. Er ist beneidenswert, okay. Mutter, hörst du es? Und falls du denkst, ich hätte meinen Leibarzt bestochen, dein Schwiegersohn würde sich niemals trauen, dich anzuschwindeln. Würden Sie mich mit ins Regierungsviertel nehmen? Ich kümmere mich dann darum, dass von der Meldung aus Armageddon nichts durchsickert. Ah, ja, ja. Ich verlasse mich da ganz auf Sie. Und natürlich fahren Sie mit mir. Roman, bitte bleib. Also sag mal, was ist denn heute mit dir los? Ich weiß nicht. Ich habe einfach Angst. Meine Liebe, ich fahre doch fast jeden Tag in die Zentraldatei. Die Wahrscheinlichkeit eines Zwischenfalls ist nicht wesentlich größer als normal. Das Risiko wurde mit dem Amt des Diktators übernommen. Die Begründung Angst ist irrational. Ulf, was für ein schreckliches Wesen habt ihr aus Roman gemacht? Madame, warum richten Sie diesen Vorwurf ausgerechnet an seinen Arzt? Schön, dass du wenigstens hier geblieben bist, Ulf. Ja, hast du einen Augenblick Zeit, Schatz? Für meine Vorgesetzten immer im Dienst. Unverschämter Kerl. Oh, also das hat man davon, wenn man mit einer Diktatorstochter verheiratet ist. Ja, wir wollen uns mal wieder eine Bildungslücke von dir füllen lassen. Und damit geht ihr zum Hausarzt? Also raffiniert. Papa hatte eben zu wenig Zeit, um uns geistig fit zu trimmen. Als Opfer des Staates sind wir doof geblieben. Wendy, wenn das jemand hört. Ja, also dann sagt doch mal A und zeigt mir eure böse Bildungslücke. Ja, da war vorhin von einem Heulschen Gesetz die Rede. Ja, und? Mutter meint, das hätte mit Bevölkerungszuwachs zu tun. Und du? Ich will mich nicht blamieren, aber mir ist so, als hätte ich mal genau das Gegenteil gelernt. Bevölkerungsrückgang. Ist doch Unsinn. Wann hat dieser Heul gelebt? Im 20. Jahrhundert. Und wie viele Menschen gab es damals? Um die 3 oder 4 Milliarden. Na bitte. Und heute sind es an die 25. Trotzdem hat Gwendy nicht ganz Unrecht, Mutter. Fred Heul hat nämlich vorausgesagt, dass die Menschheit in Zukunft jeweils 300 Jahre lang, ohne vom Hunger reguliert zu werden, hemmungslos anwachsen würde. Und dann? Dann tut es sozusagen einen Schlag, den nur knapp jeder Zwölfte überlebt. Übrig bleiben 2 Milliarden Menschen, die sich dann wieder 300 Jahre lang vermehren und vermehren und... Ein Schlag. Ein Erdbeben. Eine unbekannte Seuche. Da hat Heul sich nicht festgelegt. Es könnte genauso gut ein Krieg sein. Die Erde ist ein Hexenkessel. Die Menschen sind böse geworden. Wie Ratten, von denen man zu viel auf engen Raum zusammensperrt. Dann werden sie sogar aggressiv, wenn sie reichlich zu fressen haben. Heulsches Gesetz. Man hält die Katastrophe also für unausweichlich. Natürlich sind die Meinungen geteilt. Papa glaubt nicht daran. Andere sagen, das wäre Vogelstrauß-Politik. Realitäten nicht wahrhaben wollen. Verstehst du? Aber Ulf, Papa ist doch kein Traumtänzer. Nein, das ist er sicher nicht. Nur... Was? Ja, seht ihr, es wäre denkbar, dass die Theorie von Heul früher mal sowas wie eine Warnung war. Aber inzwischen... Erlaube bitte. Also da komme ich einfach nicht mit. Entweder ist etwas immer Naturgesetz oder nie. Ja, gewiss. Dass zum Beispiel ein Topf unter gewissen Bedingungen überkochen muss. Es sei denn, man schaltet die Wärmezufuhr rechtzeitig aus. Im 20. und vielleicht im 21. Jahrhundert, da hat es sicher noch Chancen gegeben. Aber natürlich hätten die Gegenmaßnahmen von Generation zu Generation drastischer und irgendwie unmenschlicher ausfallen müssen, wenn sie wirken sollten. Nachdem die Chance der drakonischen Geburtenbeschränkungen vertan war, hätte man nur noch mit Erhöhung der Sterberaten etwas erreichen können. Aber das konnte man doch unmöglich durchführen. Eben, das dachten die damals auch. Kein Verantwortlicher traute sich, das Nötige zu tun. Jede Generation schob den schwarzen Peter der nächsten zu. Mit der naiven Ausrede, den Nachkommen würde schon irgendwas Sensationelles einfallen. Es lebe der Fortschritt. Und immer grausamer hätten die Regulierungsmethoden sein müssen. Ich fürchte, Holztheorie droht immer dann gesetzt zu werden, wenn die Menschen Zivilisationsideologien über Vernunft stellen. Du, Ulf, stimmt es, dass manche Leute allen Ernstes die Jahre nach einem sogenannten Heulschen Countdown zählen? Ja. Sie geben dem Jahr 1951 die Zahl 300 und dann zählen sie herunter bis zum vorausgesagten Termin der Katastrophe. Und wo sind wir nach dieser Rechnung jetzt? Im Jahre Null. Nicht mal mit Ihrem Wagen kommt man in der Stadt noch vorwärts. Obwohl kaum noch Fahrzeuge zugelassen sind. Platz für die Kolonne des Präsidenten. Platz für die Kolonne des Präsidenten. Ich würde auch lieber zu Fuß gehen oder ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen. Verkehrsmittel? Wann haben Sie das zuletzt versucht? Ist das so schlimm? Unvorstellbar. Dagegen haben es Ölsardinen bequem. Das ist lange her, da habe ich mir geschworen, Kontakt mit dem Volk zu halten. So ist das mit der Theorie, lieber Merling. Kontakt oder nicht, das Volk liebt Sie, wie Sie hören. Sogar die Falken, die ihre Außenpolitik lieber zwei Nummern härter hätten. Bitte schließen Sie das Fenster wieder. Ja, wie macht man das? Auf den Knopf da drücken. Na, genauso wie Sie es aufgemacht haben. Fehlanzeige. Hört sich nichts. Übrigens ist die Scheibe von selbst runtergerollt. Moment mal. Was ist mit dem Fenster hinten links? Defekt. Ursache kann während der Fahrt nicht festgestellt werden. Ausführung dieses Befehls wird nach Hofrechnung 241,704 verletzte und tote Passanten bis Ziel zur Folge. Anweisung wird zurückgezogen. An Leibwache. Vor Alarm. Eigentlich verrückt. Was? Nun, es gibt viel zu viele Menschen. Ja, genau das ist unser Problem. Trotzdem jammern wir über jeden, der sich irgendwie das Genick bricht. Und wenn wir sowas mal selber verschulden sollen? Ach, wir kommen eben nicht aus der Haut des Abendländers raus. Tun Sie doch nichts so dafür. Sie fahren ja von einem Extrem ins andere. Machen Sie den Weg frei. Stehen Sie plötzlich auf der anderen Seite. Nein, machen glaube Sie nicht. Den Weg frei. Ich habe nur mal versucht, mich machen nicht von Tabus und zu Umdenken hindern zu lassen. Machen Sie den Weg und außerdem wollte ich mich für Ihren milden Hochmut rächen und Ihnen zeigen, dass Sie auch im Glashaus sitzen. Max, glauben Sie mir, ich will nichts aufschieben. Ich will nur die blutige Lösung durch eine humanere ersetzen. Und die muss es geben. Das fühle ich mit dem Menschlichen in mir ganz deutlich. Das ist schon wieder dieser Ausdruck. Mit dem Menschlichen in ihm. Was soll das heißen, Herr Präsident? Vorsicht! Die Gestalten dort! Merling, oh! Oh! Lass mich los! Lass mich los, ihr Verdammt! Schreien Sie ruhig, das erleichtert. Mich nicht. Wo ist Ihr Mann? Natürlich ins Regierungsviertel gefahren, zu Papa. Halten Sie den Kopf still, sonst wird der Verband schief. Immer noch keine Nachricht? Nein, Mutter, aber du musst bedenken, dass ja, ja, ja, ich weiß schon. Merling, vorhin ist in meinem Kopf alles durcheinander gegangen. Würden Sie bitte noch mal erzählen? Na ja, viel kann ich nicht sagen, Madame. Ging alles furchtbar schnell. Hm. Ich saß neben dem Präsidenten, wir unterhielten uns. Sie wissen ja, wie das tagsüber in der City ist. Wir kamen kaum vorwärts. 10 Stundenkilometer vielleicht. Ach ja, und dann rollte an meiner Seite das Fenster runter und ließ sich nicht mehr schließen. Sabotage? An diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht. Aber er wohl. Er gab Voralarm. Die Scheiben sind wahrscheinlich aus Panzerglas. Ja. Dann wären die Schüsse auf die geschlossenen Fenster sinnlos gewesen. Beruhige dich, Mutter. Wenn es sehr schlimm wäre, hätte Ulf uns längst zu ihm geholt. Meinst du? Weiter Merlin. Na, irgendwo fingen die Leute an, ihm zuzujubeln. Das ging wie ein Lauffeuer weiter und wurde immer stärker. In der Parkallee, Ecke Europäischer Boulevard, passierte es. Wie? Ich sah plötzlich Kerle mit Schusswaffen im Anschlag aus der Menge auftauchen. Ich rief dem Präsidenten irgendwas zu, aber da fielen schon die ersten Schüsse. Wurde er getroffen? Ich weiß nicht. Herr Klimsch. Wer ist das? Der Robotbauer. Was will er? Fragen wir ihn. Der Herr Dr. Andersen hat mich hier bestellt. Mein Mann? Wann war das? Hast du vor einer halben Stunde hat er angerufen. Er hat Sie angerufen? Sie kennen meinen Mann. Sicher doch. Wir haben öfter miteinander zu tun. Gwendy, bitte, ich möchte jetzt endlich von Herrn Merling erfahren, ja, wie es weit... Bitte setzen Sie sich, Meister Klimsch. Mein Mann muss jeden Moment kommen. Danke. Die Roboter müssen irgendwie durchgedreht haben, als es knallte. Sie zerrten mich aus Klareks Wagen, schlugen mich zusammen, warfen mich auf die Straße. Dann raste der Konvoi mit dem Präsidenten rücksichtslos durch die Menge weg. Entschuldigen Sie, mein Herr. Merling. Angenehm. Klimsch. Aber die Leibwächter haben nicht durchgedreht. Das war ganz normal. Na, ich danke. Sie hätten mal seine Kopfwunden sehen sollen. Er ist furchtbar misshandelt worden. Nein, nein, das war so. Die merkten, dass der Präsident von Menschen angegriffen wurde. Deshalb haben sie blitzschnell alle Menschen aus seiner Nähe entfernt. Damit seiner Frau hätten sie dasselbe gemacht, wenn die in seinem Wagen gewesen wäre. Ach so. Und die wollten sie auch nicht misshandeln. Aber wahrscheinlich haben sie sich gewehrt. Na ja, das macht man doch automatisch. Sehen Sie, und für die Roboter war das Widerstand. Den haben sie gebrochen. Auch automatisch. Also, ich versuch's nochmal. Wie sieht's in der Stadt aus? Da ist der Teufel los. Das heißt, Klarik wäre tot. Und jetzt suchen die Leute die verdammten Ausländer, die das gemacht haben. Eine richtige Pogromstimmung ist auf den Straßen. Wie sagt, das waren Ausländer? Na, no. Wer ist sonst? Hier ist Frau Sklarek. Ich möchte meinen Mann sprechen. Mit dem Herrn Präsidenten kann zurzeit nicht verbunden werden. Ich befehle dir, ZV Ro 317 Nora, dieses Gespräch sofort auf Hausanschluss 1 zu legen. Ausführen! Mit dem Herrn Präsidenten kann zurzeit nicht verbunden werden. Gib's auf, Mutter, du kommst nicht durch. Ulf! Was ist mit ihm? Warst du bei ihm? Erzähl doch! Sie haben mich nicht zu ihm gelassen. Seinen Schwiegersohn? Sein Leibarzt, jetzt? Sie schirmen ihn hermetisch ab. Diesen Ring könnte man höchstens sprengen, indem man das ganze Palais in die Luft jagt. No, Meister Klimsch, wie finden Sie das? Logisch, Herr Merling. Hoffentlich täuschen Sie sich, Klimsch. Ich könnte mir nur einen Grund dafür vorstellen. Ulf, was soll das heißen? Was weißt du? Ach, nichts. Kümmere dich doch mal bitte um Mutter, Liebes. Am besten, sie legt sich ein bisschen hin. Nein, nein, mein Junge. Ich bin Roman Skláreks Frau. Von jetzt an soll bitte in meiner Gegenwart offen gesprochen werden. Merlin? Madame? Wurde er von den Schüssen getroffen? Aber nein, er kann gar nicht. Nein, nur mal langsam, Meister. Wieso kann er nicht verletzt sein? Weil sie sonst einen Arzt zu ihm gelassen hätten. So ein Sanitätsroboter kann doch bloß erste Hilfe leisten. Auch eine Erklärung. Sind Sie da ganz sicher? Na, ich habe doch die Leibwache selber gebaut. Oh, Gott sei Dank. Doktor, ich könnte schwören, dass es ihn mindestens 4-mal erwischt hat. Wenn das stimmt, liegt meine Vermutung näher an der Wahrheit. Automatisches Infosystem. Wir bitten um Aufmerksamkeit. Das Infosystem wird zentral eingeschaltet. Das heißt Alarmstufe. Aus gut unterrichteten Kreisen verlautet, dass Präsident Sklarek nicht ernsthaft verletzt wurde. Als mutmaßliche Attentäter hat die Polizei 4 bengalische Studenten festgenommen. Wie wir soeben erfahren, will Präsident Sklarek noch heute über alle Sender des Hörfunks der Vereinigten Industrienationen eine Erklärung abgeben. Ihr genauer Zeitpunkt wurde noch nicht genannt. Gehört es, erlebt. Ja. Gestern Nachmittag musste die Linienmaschine Flugnummer EF-471 der Euraflug auf dem Wege nach Tokio aus einem noch nicht geklärten Grund auf dem Airport der bengalischen Hauptstadt zwischenlanden. Kurz darauf sammelte sich eine erregte Menge um das Flugzeug und zwang die 986 Passagiere und Besatzungsmitglieder zum Verlassen der Maschine. Hm. Ja, wie ist denn das möglich? Das frage ich mich auch. Also diese, laut Augenzeugenberichten hetzte der Mob schließlich, angefeuert von Agitatoren, die notgelandeten Bürger der Vereinigten Industrienationen über das Gelände des Flughafens von Armageddon, dessen Betrieb zu diesem Zeitpunkt eingestellt wurde, und veranstaltete ein in der neueren Geschichte beispielloses Pogrom. Weder Kinder noch Frauen wurden verschont. Keiner der VIN-Staatsbürger soll das Massaker überlebt haben. Die Maschine vom Typ Echo 117 wurde gesprengt. Wie es heißt, soll es der bengalische Botschafter bei den VIN, Wadu Khan, strikt abgelehnt haben, sich für das Volk von Bengania zu entschuldigen. Also, ist das möglich? Wie kommt das? Die Externschaltung des Infosystems ist beendet. Das ist ja unglaublich. Wie konnte die Meldung doch veröffentlicht werden? Ja, das wäre eher eine Frage an Sie, Merling. Eine schreckliche Panne. Ich hatte dem Präsidenten versprochen, mich drum zu kümmern. Aber ich bin ja nicht mehr dazu gekommen. Hätten die beim Infosystem nicht wissen müssen, dass sie sowas nur mit ausdrücklicher Genehmigung bringen durften? Sicher. Und eins verstehe ich ja nun überhaupt nicht. Hallo? Merling, ich brauche den Chefredakteur vom Dienst. Was? Das interessiert mich nicht. Ich rufe in meiner Eigenschaft als Sonderberater des Präsidenten... Na also, was ich sagen wollte... Es ist mir schleierhaft, wer den bösartigen Schlenker über Wadu Khan an die Meldung geht. Ah, hallo? Ja, hier ist Merling. Herr Kollege, Sie haben gerade in den Nachrichten von der Flugzeugaffäre in Armageddon berichten lassen. Ja, es interessiert mich, wer Sie dazu ermächtigt hat. Die Sache sollte nämlich streng geheim gehalten werden. Ach. Und? Ja. Dann entschuldigen Sie. Was hat er denn gesagt? Was ist denn? Er sagt, es wäre alles so von der Präsidialkanzlei durchtelefoniert worden. Das ist unmöglich. Kann ich mir nicht denken. Das passt eigentlich nicht zu Papas politischem Stil. Das meinte der Infomann auch. Deshalb fuhr er selber ins Palais. Ja, und? Jetzt halten Sie sich fest, Doktor. Ein Leibwächter gab ihm den Text und die Anweisung schriftlich. Unterschrift Roman Sklarek. Was sagen Sie nun? Ja, ich bin zu... Oh, einen Moment. Das kann ich nicht fassen. Was passt das? Ja, bitte. Oh, Exzellenz. Es ist Wadu Khan. Raten Sie mal, was der auf dem Herzen hat. Khan, glauben Sie mir, wir sind ebenso dort und haben gar keine Ahnung. Nein, seit dem Attentat kommt niemand mehr an ihn ran. Aber beruhigen Sie sich doch, Khan. Das ist alles nur auf das Durcheinander nach dem Nein, wir denken gar nicht daran, die Hände in den Schoß zu legen. Das müssen Sie mir glauben. Ja, ich danke Ihnen, Exzellenz. Natürlich halte ich Sie auf dem Laufenden. Er scheint ja relativ friedlich gewesen zu sein. Ja, doch. Er greift eben nach jedem Strohhalm. Aber wir sollten jetzt anfangen. Wir können die Ministerrunde nicht länger warten lassen. Ich habe sie von einer guten halben Stunde hergerufen. Gut, gehen wir. Ja. Herr Klimsch. Ja? Sie warten hier bitte noch. Gewiss. Meine Herren Minister und meine Herren Abgeordneten, als Vertreter des Hausherrn begrüße ich Sie und danke Ihnen für Ihr Kommen. Über die Notwendigkeit Ihres Zusammentretens in dieser Stunde gibt es wohl keine Meinungsverschiedenheiten. Und wie mir der Herr Innenminister vorhin zu verstehen gab, halten Sie wohl auch, ebenso wie ich, Roman Sklareks Haus für den geeignetsten Ort, nachdem der Amtssitz des Präsidenten aus undurchsichtigen Gründen jetzt nicht zur Verfügung steht. Doktor, was hat Sie veranlasst, uns zusammenzutrommeln? Wie? Was mich veranlasst? Ja, Sie kennen doch die Lage genauso gut wie wir, Herr Minister. Wirklich? Vielleicht beschleunigt es die Sache, wenn ich Ihnen sage, dass Sie aneinander vorbeireden. Doktor, der Innenminister, glaube ich, möchte wissen, ob die Einladung von Roman Sklareks Schwiegersohn ausging oder von seinem Leibarzt. Ach so, ja, jetzt verstehe ich. Also nein, meine Herren, mir sind keine medizinischen Gründe, einen Nachfolger des Präsidenten zu ernennen, bekannt. Beachten Sie die Formulierung. Sie haben also tatsächlich keine Ahnung... Ob mein Schwiegervater verletzt ist? Und wenn ja, wie schwer? Und ob er überhaupt noch lebt? Sie haben recht. Genau genommen weiß ich nicht einmal das. Gut, Sie haben diese Zusammenkunft also als Staatsbürger angeregt. Sagen wir, als Mitglied der Familie Roman Sklareks. Ausgezeichnet. Ich möchte Sie förmlich bitten, unsere Sitzung zu leiten. Was soll das, Herr Innenminister? Ich bin Arzt, nicht Politiker. Hören Sie, es geht Ihnen doch um den Frieden. Ja, ausschließlich. Gut, uns auch. Aber wir haben jetzt eine Verfassung, die auf Sklareks Diktatur zugeschnitten ist. Und danach ist ausschließlich er berechtigt, für den Frieden zu arbeiten. Wir andere sind nur Gefolge, Berater, ausführende Organe. Aber es ist doch eine Notlage eingetreten. Wieso? Der Präsident ist nicht zu erreichen. Er ist nicht verpflichtet, sich erreichen zu lassen, und offenbar regiert er ja. Was jetzt getrieben wird, das ist nicht mehr seine Politik. Es ist, als ob jemand ganz gezielt Kriegsstimmung verbreiten will. Und wenn Ihr Schwiegervater nun zum Beispiel durch das Attentat oder aus anderen Gründen plötzlich seine Meinung geändert hat und den Krieg als beste Lösung anstrebt? In diesem Falle wäre es unser gutes Recht, ihn daran zu hindern. Eben nicht, mein Freund. In der Verfassung steht nämlich nirgends, dass er eine friedliche Politik treiben muss. Er hat absolute Vollmacht, auch zum Gegenteil. Und wenn er das will, und wir kommen hier zusammen, um es zu verhindern, dann ist das Vorbereitung zum Hochverrat. Und was ändert es, wenn ich hier den Vorsitz übernehme? Nur, dass Sie sich dann am tiefsten in die Nesseln setzen. Ganz ohne Scherz. Auf einen Prozess mit seinen engsten Angehörigen als Hauptangeklagte würde Sklarek wohl verzichten. Zumal es sicher sein kann, dass wir unter euren Augen schwerlich putschen wollten. Ich will ganz sicher gehen, verstehen Sie? Für den Fall, dass unsere Aufregung verfrüht ist. Unterstellen wir theoretisch, er ist tot. Dann wäre es in der gegenwärtigen außenpolitischen Situation durchaus richtig, diese Tatsache zunächst geheim zu halten. Ja, es mag sein. Aber wer hat diese Entscheidung getroffen? Es ist kein menschliches Wesen mehr in seiner Nähe. Das ist die Frage. Wer regiert im Moment die Vereinigten Industrienationen? Von Robotern habe ich nie viel verstanden. Ist Meister Klemsch noch im Haus? Hält sich zur Verfügung. Wir lassen bitten. Er hat inzwischen einen Spezialroboter einsatzbereit gemacht, eine Art Spionageautomaten. Der soll versuchen, sich unter die Leibwache zu schmuggeln. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, müsst es klar. Hören Sie mal, Herr Klemsch, ist es möglich, dass die Roboter im Palais den Tod des Präsidenten geheim halten und an seiner Stelle regieren? Ausgeschlossen. Wirklich? Sehen Sie, die Dinge sind so konstruiert, dass sie Befehle brauchen von ihrem Herrn. Sie und regieren. Nee, wenn die feststellen, dass der Präsident tot ist, schirmen sie ihn nicht mal mehr ab. Sie würden dann bloß noch rumstehen und auf ein neues Programm warten. Also noch ein Beweis, dass er lebt. Ja, doch. Ich habe noch eine Frage. Ja, Herr Merling. Sie lassen keinen Menschen zu ihm, nicht mal seine Familie. Würden Sie das unter Umständen auch gegen seinen Willen tun? Nicht, wenn er bei Bewusstsein ist. Er könnte also noch besinnungslos sein. Stopp, da müsste er beim Attentat verletzt worden sein. Und dann hätten die Roboter Sie zu ihm geholt, Herr Doktor. Tja, wenn er aber nun verrückt geworden ist. Dann sollten wir uns aufs Ende vorbereiten. Dr. Andersen. Wollen Sie den Herrn jetzt nicht erklären? Still, Klemsch, sind Sie wahnsinnig! Wer sagt mir denn, dass er seine Menschlichkeit verliert? Automatisches Infosystem. Wir bitten um Aufmerksamkeit. Es spricht der Präsident der Vereinigten Industrienationen. Er lebt? Also doch. Bürger der Vereinigten Industrienationen. Sie wissen von dem Attentat auf mich. Und Sie haben mit Entsetzen und Abscheu hören müssen, dass eine Horde Untermenschen, fast 1000 unserer Männer, Frauen und Kinder, auf dem Flughafen von Armageddon abgeschlachtet hat. Er scheint wirklich verrückt geworden zu sein. 1000 Menschen, die mitten im Frieden im Lande Sri Bengis und seiner mordlüsternen Kumpane Zuflucht in Luftnot gesucht haben. Das ist der Krieg. Ich habe um den Frieden gekämpft. Ich suchte nach Verständigung mit arbeitsscheuem, schmarotzendem und sich sinnlos vermehrendem Gesindel, das uns schon lange die Früchte unserer Arbeit und der unserer Vorfahren missgönnt. Das ist doch nicht seine Frage. Das uns nicht einmal den Platz auf der Erde zubilligt, auf dem unsere Füße stehen. Angeführt von den gleichen Drahtziehern an der Spitze Sri Bengi, die gestern das Massaker von Armageddon und heute das Attentat gegen mich anzettelten, wollen Sie morgen über uns herfallen, wie Heuschrecken über fruchtbare Felder. Aber unsere Geduld ist zu Ende. Längst ist das Problem der Übervölkerung dieser Erde reif. Nun gut, es soll und wird gelöst werden. Das ist nicht fair. Die Kulturvölker erheben sich, Und werden nun endlich diese dummen Milliardenmassen menschenähnlicher Tiere rücksichtslos dezimieren. Kennt man ihn doch gar nicht. Damit Drohung, Mord und Angst aus dieser Welt verschwinden. Die Externschaltung des Infosystems ist beendet. Oh. Mein Gott. Klimsch, immer noch keine Verbindung zu Ihrem Roboter? Nein. Scheint noch nicht durch zu sein. Verflucht nochmal. Da! Ich habe Verbindung! Da, sehen Sie, auf dem Bildschirm! Das ist ja Roman! Ja, mein Spezialroboter hat sich bis ins Zimmer des Präsidenten gespuckt. Er ist verwundet, am Kopf und die Flecken auf seiner Jacke. Hören Sie mal, täuscht das oder fabriziert der Präsident genauso komische Signaltöne wie die Roboter? Tatsächlich. Was haben Sie, Doktor? Sie sehen aus, als ob Ihnen plötzlich ein Licht aufgegangen wäre. Kann sein. Na, raus mit der Sprache. Was schreiben Sie da so eifrig, Meister? Ich habe ein paar Befehle entschlüsselt, die der Präsident seinen Robotern gerade gegeben hat. Zeigen Sie her. Herrschaften, Sklarek und seine Roboter sind dabei, den Krieg zu beginnen. Roman? Das glaube ich nicht. Mutter, du hast recht. Er ist es nicht. Roman Sklarek ist tot. Bei einem Attentat ums Leben gekommen. Gehen wir in den Bunker. Der Vergeltungsschlag wird nicht lange auf sich warten lassen. Sie schießen zurück. Die Welt geht unter. Im Gegenteil, Verehrter. Sie wird von ihrem größten Übel befreit, von der Menschheit. Von 92%, wenn Heul recht hatte. Und von Fortschrittsmüll aus 5 Jahrhunderten. Übrigens sind Sie uns noch eine Erklärung schuldig, Doktor. Da sitzen wir hier, warten auf den Tod und grübeln noch, wie es dazu kommen konnte. Also gut, ich will Ihnen sagen, was ich weiß. Die beiden Kammern der Vereinigten Industrienationen, die haben sich damals die Einführung der Diktatur nicht leicht gemacht. War ja auch ein großes Risiko. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Man suchte einen absolut integren, friedliebenden und dabei hochintelligenten Mann mit einer gewissen politischen Erfahrung. Mhm. Offen gestanden dachte ich damals, sowas finden die nie. Aber dann präsentierten sie Sklarek. Die wenigsten kannten diesen bescheidenen Provinzpolitiker. Ja, er wurde durch hunderte von raffinierten Tests, zum Teil bei ausgeschaltetem Willen, seelisch, charakterlich und geistig gescheckt und okay befunden. Das habe ich nie bezweifelt. Der Bunker hält? Nein. Aber lassen Sie die Frau nichts merken. Da fürchte ich, haben wir nicht mehr so lange zu leben, wie Ihre Geschichte von Sklareks Amtseinführung bis zum Attentat dauern würde. Sie werden gleich wissen, worauf ich hinaus will, Max. Der Expertenkommission des Parlaments war auch ein Mann wie Sklarek für so viel Macht noch nicht sicher genug. Und da beschloss man, im Diktator menschliche und technische Qualitäten zu vereinen. Wie ist das zu verstehen? Man wollte in dieser Situation eine Art Übermensch an der Spitze des Staates haben. Man vertraute Sklarek dem Kybernochirurgen Adam Harling an. Und der verschmolz den künftigen Diktator, also den besten Menschen, den man für diesen Zweck auftreiben konnte, mit dem besten Computer, den es gab, zu einem Wesen. Unser Präsident war ein Android? Ja, ja, das wissen nur ganz wenige Leute. Ich war damals übrigens Assistent bei Harling. Moment, Ulf. Wie ist es, wenn das, was an so einem Doppelwesen menschlich ist, stirbt? Kann dann der Computer die Lebensvorgänge im Körper, die Bewegung und so weiter steuern? Unter gewissen Umständen. Nämlich? Es muss sich um einen plötzlichen, gewaltsamen Tod handeln, bei dem die Maschine Mensch zwar unbeseelt, aber intakt bleibt. Das Attentat. Ja. Meister Klimsch, haben Sie zugehört? Und ob. Also nehmen wir an, der Mensch Sklarek wurde getötet, aber der Computer in ihm hält seinen Leichnam in Funktion, wie ein Roboter. Reagieren dann die Leibwächter so, als wenn ihr Herr gestorben wäre? Ein bisschen schwierig. Der Diagnosecomputer im Sanitätsroboter wird dann natürlich merken, dass hier kein Arzt mehr helfen kann. Ja, deshalb ließen Sie mich auch nicht zu ihm. Ich ahnte es. Aber, nee, für tot würden Sie ihn nicht halten. Ist es denkbar, dass Sie einen computergesteuerten Leichnam, also einen Roboter wie Sie, weiter als Herrn anerkennen? Wenn es ein so raffiniertes Computermodell ist, dass es Befehle erteilen kann, warum nicht? Roboter haben ja keinen Ehrgeiz und kämpfen nicht um Macht. Sie können ja auch nicht gut oder böse handeln. Steht das fest? Ja, das wissen Sie doch. Die handeln nur zweckmäßig. Ethik ist für sie ohne Bedeutung. Wir wissen also endlich, dass nach dem Attentat die Macht im Staate von Computern übernommen wurde. Von einem, der neben seiner eigenen Leistungsfähigkeit auch Sklarex Wissen, seine staatsmännische Erfahrung und seine Erinnerungen abrufbereit gespeichert hat. Aber nicht seine Moral. Nein, er hat ja auch nichts mit Logik zu tun. Rein rechnerisch ist sie ein Unding. Ist das Böse wirklich nur die Abwesenheit des Guten? Ich verstehe Sie nicht. Diese Automaten haben nach Sklarex Tod konsequent den Krieg angezettelt. Ja, obwohl sie selber immer wieder errechnet haben, dass wir ihn gar nicht gewinnen können. Und obwohl sie unfähig sind, böse zu handeln. Ja, aber auch nicht gut. Nur wertfrei, logisch. Verflucht nochmal, zeigen Sie mir endlich einen Funken Logik in diesem Interno. Das Holtsche Gesetz, Max. Der Android Sklarex hat mit seiner menschlichen Seele noch verzweifelt nach einem menschlichen Ausweg gesucht. Deshalb wurde er umgebracht. Ach, da streiten sich die Gelehrten seit 2 Jahrhunderten, was wohl der alte Heul ausgebrütet hat. Hirngespinst oder Warnung oder tatsächlich ein Naturgesetz. Aber für den Computer Sklarex stellen sich solche Fragen nicht. Der kennt nur ein Holsches Gesetz. Und dem muss er nun Geltung verschaffen, seit das Menschliche in Sklarex ihn nicht mehr daran hindern kann. Das ist die Lösung. 25 Milliarden Menschen sind zu viel für diese Erde. Jetzt muss etwas geschehen. Reduzierung auf 2 Milliarden zum Beispiel. Oh ja, das ist Computerlogik. Sie töten uns ohne Zorn und Eifer, denn anstelle der Seele haben sie Programme. Verbittern Sie sich nicht das Ende, Max. Sterben Sie wohl, meine Herren. In der Reihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks betreut wird, hörten Sie als Wiederholung einer Produktion aus dem Jahre 1974 Attentat im Jahre Null von Horst Zalten. Die Rollen und ihre Sprecher waren Roman Slarek, Heiner Schmidt, Tilla, seine Frau, Ursula Langrock, Max Merling, Horst Michael Neuze, Vadukan Hans Helmut Dicko, Meister Klimsch Johannes Hönig, Gwendy Andersen Ingrid Birkholz, Dr. Ulf Andersen Helmut Wüstmann. Ferner wirkten mit William Mockridge, Jochen Nix und Wolf-Dieter Tropf. Ton und Schnitt Bernd Lossen und Astrid Winkler-Tiede. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.